Ein Sprecher des Außenministeriums der DVJK veröffentlichte am 29. Juni eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt. Die USA kritisieren wagemutig den Testschuss der strategischen ballistischen Boden-Boden-Mittel- und Langstreckenrakete Fassung 10 in der DVJK als eine Provokation, Drohung und Verletzung der UNO-Resolutionen. Aber die wahre Provokation ist es, dass die USA ihre umfangreichen strategischen Vermögen wie Atom-U-Boot Mississippi und strategischen Bomber B-52H in Südkorea und dessen Umgebung einsetzen. Und die wirkliche Drohung ist es, dass sie ununterbrochen die Atomkriegsübungen gegen die DVJK durchführen, in denen die sogenannte Kopfjagdoperation gegen das Führungsgremium der DVJK und die Operation für Eroberung von Pyongyang geprobt werden. Wie die DVJK bereits in einem Brief an den UNO-Generalsekretär erklärt hat, gibt es kein Völkerrecht, in dem verankert ist, dass der Atomtest und der Start der ballistischen Rakete eine Gefahr für Frieden und Sicherheit der Welt seien. Weil die USA die UNO-Charta und die Völkerrechte grob verletzen und die DVJK mit Kernwaffen bedrohen und provozieren, verstärkt die Republik kontinuierlich ihre nuklearen Abschreckungsmittel, was eine selbstverständliche und gerechte Maßnahme für die Selbstverteidigung ist. Die USA führen unter Einsatz ihrer Satellitenstaaten eine internationale Kampagne, den Testschuss der strategischen ballistischen Boden-Boden-Mittel- und Langstreckenrakete in der DVJK zu bedauern. Daran schließen sich einige Länder ohne Eigensinn an und geben ihren angeblichen Standpunkt ab. Damit verlieren sie ihre Autorität als ein souveräner Staat und schaden nur dem Frieden und der Sicherheit der koreanischen Halbinsel. Die DVJK besteht darauf, dass die feindselige Nordkorea-Politik der USA auf keinen Fall mit einem Dialog parallel laufen kann. Solange die USA die Feindseligkeiten gegen die DVJK verüben, wird die Republik ihre selbstverteidigenden nuklearen Abschreckungsmittel kontinuierlich mehrdimensional, qualitativ und quantitativ verstärken.